Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin heute schon richtig früh in den Tag gestartet. Um 7 Uhr war ich wach. Um 7:45 Uhr war ich schon im Gym, habe schon Beine trainiert heute mit Kniebeuge. Richtig schön schwer mit entsprechend Beinpresse. Ja, dann war ich so um. Oh, wie lange war ich da? Oh, bis fast 10:30 Uhr war ich da, schon ganz schön lange. Hab noch kurz geschnackt, hab noch einen alten Nachbarn getroffen und so geht natürlich auch ein bisschen Zeit hin. Also ich habe nicht die ganze Zeit durchgehend trainiert von 8:15 Uhr bis 10:30 Uhr. Das wäre ein bisschen lange gewesen. Aber wie gesagt, es fühlt sich richtig gut an, wenn man schon morgens den Sport schon mal quasi erledigt hat. Dann gehört einem der Tag. Das ist wirklich eine gute Sache. Danach habe ich schon meine ganzen Korrespondenzen und so weiter fertig gemacht. Und ja, jetzt soll das Thema des heutigen Coaching-Videos ist Hater, come out and play. Ich habe mir hier so eine Zecke eingefangen und den muss ich heute wirklich mal roasten. Also es ist unvorstellbar, an welchen Wahnvorstellungen dieser Mensch leidet und wie der schreibt und provoziert und trotzdem dann nicht darauf eingeht, auf mein Angebot, doch das Gegengewicht zu sein, das er gerne sein möchte. Und deswegen überblende ich mich jetzt mal kurz. Ich habe das hier mal rausgenommen, der hat das ja öffentlich kommentiert, also kann ich euch das auch mal zeigen. Also das ist schon verrückt, was das für eine Art Mensch ist. Ja, wollen wir erstmal gucken, was da für eine Korrespondenz stattgefunden hat, was er mir geschrieben hat und was ich darauf reagiert habe und wie er darauf wieder reagiert hat. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, werdet ihr gleich sehen, das war dann auch der Punkt nach seiner Reaktion. Das macht halt einfach keinen Sinn, darauf zu reagieren. Deswegen möchte ich auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt das erste und auch gleich das allerletzte Mal, dass ich auf Hater-Kommentare reagiere. Ich werde euch einfach klick, zack, weg, weil dafür ist mir das, was ich hier mache, einfach viel zu wertvoll. Ich möchte hier einen Space schaffen für Männer, die mit dem Content was anfangen können. Dieser Content, der soll denen Freude machen und den Männern irgendwas bringen, ihnen die Augen öffnen, eine neue Sichtweise aufzeigen und so weiter. Das ist das, was ich machen möchte. Ich habe schon Männer erlebt, die haben sich selber beendet quasi. Die haben die Escape-Taste gedrückt, die gibt es nicht mehr. Wir haben hier einen 19-jährigen Jungen gehabt hier in Neustadt, der hat das Ganze am Bahnhof erledigt. Ich kenne einen jungen Restaurantbetreibersohn, der hat auch wegen Liebeskummer den letzten Ausweg gewählt. Und meine Message ist viel zu wichtig, als dass hier irgend so ein Kasper, der jetzt hier glaubt, er kann jetzt hier eine Welle schieben in den Kommentaren, dass da noch mehr Reaktionen von mir erfolgen werden. Ich gehe jetzt einfach mal darauf ein und dann sage ich zum Ende auch noch mal was dazu. Aber ihr solltet einfach mal wissen, worum es hier geht. Bin ich offen und ehrlich und transparent und ja, schauen wir es uns doch mal gemeinsam an. So, der gute WMB1209, WMB1209. Wohlgemerkt, das ist ein User von YouTube, der hat hier offenbar einen Account, der hat null Abonnenten und der hat keinen Content. Also der greift an quasi aus sicherer Entfernung, wie so ein hinterhältiger Sniper aus 5 Kilometern Entfernung. Er zeigt sich selber nicht. Ich mache ihn nochmal weg, muss ich noch was zu sagen. Also ich sitze hier so, wie ich bin, in meiner ganzen Pracht. Das bin ich, 100% ich. So, und mein lieber WMB oder wie auch immer du heißt, ich bin ein sehr friedlicher Mensch, war ich schon immer und so weiter. Nur weil du mich jetzt hier in dieser Kamera siehst, kannst du mich und mein Leben nicht ansatzweise beurteilen. Darüber solltest du dir völlig im Klaren sein. Und ich sitze hier auf meinem netten kleinen Stuhl und sehe so freundlich aus, aber wenn du neben mir stehst, dann benutzt du keine Worte wie Hasenzähnchen und sagst die mir so ins Gesicht. Jede Wette, das machst du nicht. Das würdest du dich nicht wagen. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, beispielsweise, dass wir beide dass wir live unser Gespräch übertragen. Und dann kannst du mich gerne live kritisieren und wir können gerne vor allen Beteiligten, wir können gerne rausfinden, wer ist wer und so weiter. Aber ich gehe schon wieder viel zu weit. Lass uns erstmal gucken, was er geschrieben hat. Dann versteht ihr, warum ich sage, unglaublich. So viele Wahnvorstellungen, also den muss man irgendwer den Staub aus den Ohren klatschen. Also das ist wirklich unglaublich. Schauen wir es uns mal an. So, WMB1209, WMB1209. Sehr kreativer Mensch schreibt, er muss hier mal ein Gegengewicht schaffen. Du glaubst ernsthaft, dass du Red Pill bist? Coach Black Pill wäre passender. Also, ich habe mich am Anfang echt gefreut darüber, als ich, bevor ich dein erstes Video gesehen habe, ein neuer deutscher Kanal zum Thema Red Pill entsteht. Aber, Alter, was du hier zum Besten gibst, ist wirklich erbärmlich. Ich als Red Pill durch und durch schäme mich für dich. Ernsthaft. Zum Audi-Gebrauchtwagenhändler zu fahren, um auf dem Parkplatz hoch und runter zu laufen, um deinen teilweise wirklich peinlichen Black Pill-Zuschauern zu suggerieren, was du für ein selbstständiger Player bist. Unglaublich. Pass auf, Hasenzähnchen. Du hast im Leben noch keine Topfrau vor der Nase gehabt. Ich habe ein paar wahnsinnig attraktive und super coole Frauen in meinem Umfeld, die Ferrari und Co. besitzen. Und glaube mir, Pseudo-Coach, diese Frauen würden dich filetieren und sie würden dich knechten. Sie würden es schon alleine mit ihrer Intelligenz tun. ja, ist klar. Wirklich, Alter, bitte bedenke, dass wenn du solche Messages raushaust und teilweise so viel Bullshit erzählst, du uns Männer teilweise völlig blamierst. Im Übrigen ist deine Ausstrahlung die eines Ober-Beta-Providers und genau das wird auch das Problem sein, warum du nie Erfolg haben wirst. Versprochen, darfst gerne darauf antworten, ich bin mir keiner Diskussion zu schade. Okay, so, dann habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, darauf zu antworten. Ist klar, habe ich gedacht, gut, erst habe ich gedacht, okay, das macht eigentlich keinen Sinn, aber dann dachte ich, okay, Hater, come out and play, komm, zeig dich vor die Kamera, dann können wir das klären im Livestream, dein Gesicht, mein Gesicht und dann können wir das gerne ausdiskutieren, das ist gar kein Problem, das können wir vor allen Leuten öffentlich machen. Ich habe da überhaupt gar keine Beklemmung, weil du siehst, ich setze mich vor eine Kamera, es ist kein Problem für mich, ich bin da. So, genauso wie ich hier bin, gehe ich auch vor die Tür und da rede ich ganz genauso, ich bin da. Das ist halt eine ganz andere Nummer. An mir verschluckst du dich, Jungchen, wirklich. So, deswegen habe ich ihm geantwortet. Wieso steckst du so viel Energie in deinen Kommentar, um mich und meine Zuschauer zu beleidigen? Fragezeichen. Und du musst mal ein Gegengewicht schaffen? Wer zwingt dich dazu? Dein defizitäres Ego, das unter deiner Beta-Angestellten-Position leidet, weil auf deinem Gehaltszettel am Monatsende eine 1 vorne steht und du deswegen keine großen Sprünge machen kannst. So, ich wollte ihn einfach auch mal so ein bisschen triggern, muss der mal sein. So. Ich habe geschrieben, ich bin mir auch keiner Diskussion mit dir zu schade, aber dann führen wir diese nicht aus deiner Anonymitätsposition heraus, sondern du setzt dich schön vor die Kamera. Das Ganze streamen wir live und dann schauen wir und alle Zuschauer einfach mal, wer hier wer ist. Einverstanden. Freue mich darauf, dich in ganzer Pracht zu sehen. So. Das war meine Antwort darauf und dann habe ich gedacht, wenn jemand so eine große Klappe hat, mich so kritisiert und mich so beleidigt, er wäre der und der und auch dieser Wahnsinn, er brüstet sich damit, dass er super coole Frauen kennt, die einen Ferrari haben. Ja, aber was hast du? Was bitte hast du, ist die Frage. Darauf kommt es hier an. Also ich möchte mich jetzt nicht besser machen, als ich bin, aber ich bin 6-stellig auf dem Konto, Freundchen. Okay? Ich habe einen Nissan 370Z, der gehört mir, ich habe einen VW Phaeton, der gehört mir, alles ist bezahlt, darauf gibt es gar keine Schulden. Ich wohne hier allein in meinem reinen Mittelhaus, ich habe diese spärliche Einrichtung nicht, weil ich sie mir nicht leisten kann, sondern weil ich keine andere Einrichtung möchte. So, und ich brüste mich nicht damit oder ich profiliere mich nicht damit, was irgendeine Frau, die ich kenne, besitzt. Wie lächerlich ist das denn? Wie Red Pill kannst du denn sein, wenn du sowas schreibst? Was für Ego-Probleme hast du da in deinem Kopf? Was fühlst du dich durch mich und meine Ausführungen so dermaßen getriggert? Also das ist wirklich unglaublich, sich das überhaupt durchzulesen. Und jetzt kommt deine Antwort und da hatte ich ja zumindest gedacht, also jetzt bei seiner Antwort hatte ich ja zumindest gedacht, dass sie jetzt darauf eingeht. Dass er jetzt sagt, okay, so alles klar, hier ist meine Kamera, wann und wann wollen wir das live machen? Ich habe mit dir mal ein Hütchen zu rupfen, ich habe dazu mal was zu sagen. Und das hätte ich halt gerne gemacht, weil es wäre halt ein lustiges Event gewesen. Weil intellektuell zerpflücke ich so einen Menschen im Gespräch rasend schnell und das hättet ihr gerne alle sehen können. Und ich habe da auch gar keine Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich stehe zu mir und zu meinen Überzeugungen. Meine Überzeugungen bauen auf Stahlbeton und 38 Jahre Lebenserfahrung. So, das kannst du nicht ausgleichen, wenn du ein 23-jähriger großmäuliger Bengel bist. Ich will nichts gegen irgendwelche 23-Jährigen, aber du hast dann logischerweise diese Erfahrung nicht und diese Lebenserfahrung nicht, bist diesen steinigen Weg nicht gegangen und so weiter. Da fehlt halt einfach eine ganze Menge. So, und ja, so, jetzt lese ich euch einfach mal die Antwort vor. Coach Magic, haha, ich beleidige niemanden, mein Blackpill-Freund. Wie, du beleidigst niemanden? Du nennst mich und meine Zuschauer, was hat er geschrieben? Was ich zum Besten gebe, ist erbärmlich. Hasenzähnchen. Was haben wir denn hier noch? Hasenzähnchen. Du schämst dich für mich. Ich habe im Leben noch keine Topfrau vor der Nase gehabt, wenn du wüsstest. Pseudo-Coach. Die Frauen würden mich filetieren und mich knechten. Sie würden es mit ihrer Intelligenz tun. Ich erzähle Bullshit. Ich blamiere die Männer. Also ich muss sagen, du bist schon ziemlich offensiv und ziemlich beleidigend. So, du versprichst mir was. Was versprichst du mir denn? Dass ich nie Erfolg haben werde bei was auch immer. darfst versprochen, darfst gerne antworten. Du bist dir keiner Diskussion zu schade. Na los, dann ran an die Diskussion. Na egal, weiter. Beleidigst du nicht permanent Männer, die nicht deiner Vorstellung von Mann entsprechen? Nein, absolut nicht. Ich meine, wenn du Red Pill bist, dann müsstest du doch meiner Vorstellung von Mann entsprechen, so wie du das oben schreibst. Du hast doch geschrieben, du bist Red Pill durch und durch. Oder nicht? Ja, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Hat er das geschrieben? Klar hat er das geschrieben. Irgendwo war das. Ich als Red Pill durch und durch schäme mich für dich. Also wenn du Red Pill durch und durch bist, dann müsstest du doch meiner Vorstellung völlig entsprechen. Kognitive Dissonanz, Kollege, schreibt, dann merkst was, ist super einfach, dich zu zerlegen. Also vorsichtig, Prinzessin. Also der... das ist wirklich interessant. Da muss ich wirklich sagen, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Zeig dich doch mal hier vor der Kamera, wenn du mich Hasenzähnchen nennst und wenn du mich Prinzessin nennst und so weiter, dann wollen wir uns doch mal deine verfaulte Fratze angucken. Du wirst wahrscheinlich nicht mal 113 Euro für eine ordentliche Zahnreinigung haben. So, weil du scheinst also Grundkonzepte von Mannsein einfach nicht verstanden zu haben. Du bekommst nur Respekt, wenn du einen gewissen Respekt zeigst. Das ist völlig logisch. So, du bist ganz unten, wirklich. Du bist wirklich ganz unten, du bist wirklich armselig. Und du hast Red Pill überhaupt nicht verstanden, weil wenn du Red Pill wärst, würdest du meine Ausführungen auf jeden Fall nachvollziehen können, würdest dich davon gar nicht so getriggert fühlen. Das ist schon krass. Und weiter geht's. Vorsichtig, Prinzessin. Und ja, das kann schon mal sein, dass hahaha eine 1 vor meiner Bezahlung steht. Richtig. Denn war es ein Top-Monat, wo du 4 Nullen ranhängen darfst, mein Junge. Trust me, du kannst nur verlieren. Okay. Also mal ganz ehrlich. Jemand, der fünfstellig, okay, eine 1 mit 4 Nullen dahinter im Monat verdient, der hat Besseres zu tun, als sich mit irgendwelchen Frauen zu profilieren, die er kennt, weil die einen Ferrari fahren, die du garantiert nicht kennst. Und der hat Besseres zu tun, als so viel Energie in solche Kommentare zu stecken. Ich reagiere jetzt nur darauf, weil ich das jetzt natürlich schön in diesem Video unterhaltungstechnisch für uns alle verwerten kann. So einfach ist das, um das einfach mal aufzuzeigen. Und auch gleich mein Statement noch zu setzen zu diesen Themen. Aber andernfalls, beispielsweise, ich gucke jetzt seit 7 Jahren keinen Fernsehen mehr. Wenn mir ein Programm nicht gefällt und alles, was im Fernsehen kommt, gefällt mir nicht, das ist wie alles, was da rauskommt aus dieser Glotze, ist völliger Unsinn. Das ist Manipulation, das ist eine einseitige Berichterstattung, die Unterhaltung dient der Untenhaltung. Alles, was aus dieser Glotze kommt, ist Schrott. Deswegen habe ich keinen Fernsehen mehr. Ich gucke kein klassisches TV-Programm. So, jetzt guckst du meinen YouTube-Channel, fühlst dich davon getriggert oder findest es nicht gut oder was auch immer, dein defizitäres Ego fühlt sich davon angegriffen. Wenn ich jetzt das Fernsehprogramm nicht mag, ja, dann schmeiße ich den Fernseher aus dem Fenster und komme ich nicht auf die Idee, RTL eine E-Mail zu schreiben, was ich jetzt von deren Fernsehprogramm halte, weil ich verwende meine Energie darauf, Geld zu verdienen, irgendwas dergleichen zu tun, Sport zu machen und so weiter. Auf gar keinen Fall bei irgendeinem YouTuber, mit dessen Content ich mich nicht identifizieren kann, solche Kommentare zu schreiben. Das ist einfach lächerlich. Du hast im Leben nichts zu tun, du hast zu viel Zeit. Das ist alles, was du hast. Lächerlich, lächerlich. Du hast nichts, du hast nichts. Du hast kein vernünftiges Auto, du hast keine Zotsche auf dem Konto, du hast auch keine vernünftigen Frauen, du bist lächerlich, bist du. So, unglaublich. Gucken wir mal weiter. Ich die Männerwelt ernsthaft blamiere. Warte mal, was war denn da? Achso, ja, trust me, er verdient zu viel. Du kannst nur verlieren, ja, nee, ist klar. Warum ich mir die Mühe mache, das Gegengewicht zu agieren? Nochmal, weil du die Männerwelt ernsthaft blamierst, Mann. Nein, ich glaube, nur du blamierst dich hier selber mit deinem Kommentar. Aber gut. Und ja, hätte ich ein Setup für so eine Live-Diskussion, wäre ich ohne weiteres dabei. Und jetzt mal ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich jetzt. Du verdienst 10.000 im Monat und du hast keinen Laptop? Jeder Laptop ist für so eine Live-Diskussion zu haben. Du hast da oben so eine kleine Kamera drin und ein Mikrofon. Du klappst die Scheißbude auf und dann geht das schon los. So, und jetzt hättest du die Möglichkeit, mit deinem Red Pill-Wissen, mit deinen Möglichkeiten, mit deinem Know-how, das Publikum auf deine Seite zu ziehen. Das ist doch gar kein Problem. Wenn deine Meinung wirklich auf Stahlbeton baut, klappt das Ding auf und steh dein Mann. Zeig mal dein Gesicht, zeig mal deine verfaulten Zähne. Wollen wir mal gucken, wer du bist. Setz dich mal hin in deiner Bude. Mal gucken, ob du dich das traust. So, einfach da irgendwo aus 5 Kilometern Entfernung, aus der sicheren Anonymität rauszufeuern, ja, das ist easy. Aber sich der Situation auch zu stellen und seinen Mann zu stehen hinter seinem Geblabbel, das man da zum Besten gibt, das ist noch ein bisschen was anderes. Trust me. Unglaublich, unglaublich. Und so einer nennt mich Hasenzähnchen oder Prinzessin. Wie geht's weiter? Also 10.000 verdienen, keinen Laptop haben. Es nennt das Setup, wenn er dafür ein Setup hätte, als wenn man dafür heutzutage ein Setup bräuchte. Also wirklich, der hat gar nichts verstanden. Der verdient nicht ansatzweise 10.000. Der verdient wahrscheinlich sogar nur dreistellig. Sag mal, kann man dir was spenden? Ich weiß, du hast viel um die Ohren, aber in deiner Millionen-Villa triggert mich deine Designerlampe, die da so nackt von der Decke hängt. Digga, ganz ruhig. Im Grunde ist das nicht verkehrt, was du erzählst. Aber das, was du redest, passt nicht mit der Optik in dem, was du von dir selbst von dir gibst, zusammen. Also nochmal. Also im Grunde ist es gar nicht verkehrt. Also eigentlich blamiere ich die Männerwelt, aber im Grunde ist das auch gar nicht verkehrt, was ich erzähle. Nur es passt nicht mit meiner Lampe zusammen, für die ich mich bewusst entschieden habe. Merkst du die kognitive Dissonanz? Also es gibt mehrere Einrichtungen für solche Probleme, da solltest du dich wirklich mal in Behandlung begeben. Ist es nun falsch, was ich sage, oder ist es nun richtig? Im Grunde gibst du mir eigentlich recht, aber eigentlich magst du es trotzdem nicht, was ich sage. Was genau ist eigentlich dein Problem? Du solltest mal ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung investieren. Also du solltest mal wirklich dich wirklich mal um dich selbst kümmern. Du solltest mal diesen ganzen Entertainment-Quack, den du dir den ganzen Tag gibst, dieses Fernsehen, alles, was dich so gaslightet in deiner Welt, dass du nicht zu dir selber finden kannst, mal abschalten. Du solltest dich mal 2 Wochen in ein dunkles Loch setzen und dich mal nur mit dir selber auseinandersetzen, dich mal nur mit dir selber konfrontieren, wer du eigentlich bist. Und dann wirst du erschreckend feststellen, dass da gar nicht so viel ist. Und dann kannst du von Grund auf aufbauen. Aber das musst du erstmal erkennen, weil du widersprichst dir hier in deinen Geschichten, das ist wirklich lächerlich. Schrecklich sowas. Gut, und im Übrigen, du Immo-Makler, der einzige Grund, warum du solche Videos machst, ist, tada, es eben nur eine Handvoll Immo-Makler gibt, die mit ihrem Job wirklich Geld verdienen. Insiderwissen, Bekannten- und Freundeskreis. Du aber es eben nicht. Du bist verzweifelt und versuchst krampfhaft mit diesem Content Geld zu verdienen. Das ist mein Eindruck. Ja, was auch immer du für einen Eindruck hast, also siehst du hier irgendeinen Patreon-Link, siehst du hier irgendeinen PayPal-Link, glaubst du, ich kann meinen Content bei YouTube monetarisieren? YouTube monetarisiert Content von meiner Art nicht. Ich mache das wirklich, um Männern zu zeigen, du bist nicht alleine. Also das, was dir passiert ist, ist mir passiert und wird ihm passieren und dir sowieso passieren, aber gut. So, das ist jetzt das erste und das letzte Mal, dass ich auf sowas dieser Art reagiert habe. Die einzige Möglichkeit, wie man mich kritisieren kann, also erstmal Männer, verzeiht mir, ich bin dankbar, dass es euch gibt, also wirklich diese ganzen positiven Männer, diese ganze positive Energie, diese super Kommentare, das macht wirklich Spaß, aber solche Schwachstroller werde ich in Zukunft konsequent, wenn ich sowas nur noch lese, ich gehe überhaupt nicht mehr drauf ein, es gibt keine Antwort mehr, ich klicke das einfach weg. Und wenn du mich irgendwie haben willst auf diese Art und Weise, mach ein Video. Aber das geht nicht mit Computerstimme, das geht nicht versteckt hinter irgendwelchen Bildern. Wenn du mich in irgendeiner Art zu irgendeiner Reaktion in Zukunft bewegen willst, setzt du dich selber mit deiner Hackfresse vor eine Kamera und dann kannst du mir sagen, was immer du denkst. Und dann können wir auch live damit gehen und können darüber mal gerne diskutieren. Und dann wollen wir mal gucken, also ich mache das einfach zur Unterhaltung dann mit dir. Um diesen Menschen zu roasten. Einfach nur so. Weil ich denke mal, das ist ja für den einen oder anderen auch interessant. Dafür würde ich das tatsächlich machen. Weil, wie gesagt, ich habe da absolut nichts zu verlieren. Weil, nochmal, ich kann mich nur wiederholen, meine Erfahrung, mein Weltbild und das, was ich geleistet habe, das baut auf Stahlbeton. Und was auch immer du denkst, es spielt absolut überhaupt keine Rolle. Du bist niemand. Du wirst immer niemand sein. Du hast keine Ahnung von gar nichts. Wie kann man denn erzählen, dass man 10.000 verdient, hat keinen Laptop? Mensch, klick bei Amazon auf Bestellen, morgen ist er da. Prime Express Lieferung, morgen früh um 9 hast du deinen Laptop, klapp die Bude auf. Aber das kannst du anscheinend nicht. Naja, so, und jetzt will ich mit so einer Art Energie auch wirklich nichts mehr zu tun haben. Es ist wirklich, es ist nur diese mir kognitive Dissonanz vorwerfen und sich dann selber in der kognitiven Dissonanz wiederfinden, finde ich also wirklich erschreckend, dass er dann schreibt, Digga, ganz ruhig, im Grunde ist das nicht verkehrt, was du erzählst, aber das, was du redest, passt nicht mit der Optik und dem, was du von dir gibst, zusammen. Alter, leg dich gehackt, kann ich dir nur empfehlen, aber ganz gewaltig. Also du bist keine Bereicherung für die Menschheit. Ja, mir würden auch noch ganz andere Dinge einfallen, aber wenn ich dann diese Art auspacke und hier zum Besten gebe, würde ich meinem Kanal nachhaltig schaden, das möchte ich nicht. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit, ich denke, die Message ist klar. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, schreibt mir gerne was in die Kommentare. nicht allzu negativ. Also es gibt auch andere, die schreiben freundliche Kritik, die schreiben so, so und das finde ich aber nicht so und so. Das ist völlig in Ordnung. Aber das, was er macht, Prinzesschen und Hasenzähnchen und so weiter von so einem 22-jährigen pickligen Bengel, der würde von mir eine Rückhand kriegen, dann fliegt der hier quer durch die Bude. Also unglaublich, unglaublich. Naja. Und deswegen bitte ich dich doch auch wirklich, wir müssen das nicht fortsetzen. Du musst dich nicht selber jetzt bloßstellen. Also du kannst das gerne tun, klapp die Kamera auf. Ich freue mich, dich mal zu sehen. Das wird wirklich interessant. Aber du musst es nicht. Bauer, arbeite an deinem defizitären Ego. Mach ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und arbeite an deinem Leben, anstatt deine Energie hier rein zu verwenden, mir sowas zu schreiben. In Zukunft werde ich all diese Kommentare ausblenden. Unglaublich. Na gut, meine Message ist klar, Männer. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja, lasst mir noch ein Abo da und wir sehen uns morgen. Tschüss.